Frau Bayramey, oder darf ich Lira sagen? Ja klar, gerne. So nennen mich doch alle. Oh, das ist nett. Vielen Dank. Also Lira, Sie sind in Mönchengladbach aufgewachsen. Ihre Eltern leben heute noch dort. Würden Sie über Gladbach sagen, dort bin ich zu Hause? Auf jeden Fall. Ich habe dort rund 14 Jahre gelebt und meine Familie und viele Freunde sind immer noch dort. Ich schaffe es leider nur etwa einmal im Monat nach Gladbach zu fahren. Aber wenn ich da bin, ist das einfach immer total schön. Sie sind im Kosovo geboren und mit 4 Jahren nach Deutschland gekommen. Welche Verbindung haben Sie noch zu Ihrem Geburtsland? Den Kosovo habe ich noch immer im Herzen. Aber meine Heimat ist jetzt Deutschland. Ihre Kindheit war am Anfang nicht leicht. Ihr Weg führte Sie schließlich zum Fußball. Warum? Der Fußball war für mich sehr wichtig. Dort habe ich schnell Freunde gefunden und mir auch Respekt verschafft, weil ich einfach sehr gut war. Fußball war für mich eine große Hilfe bei der Integration in Deutschland. Zunächst mussten Sie allerdings heimlich spielen, weil Ihr Vater das nicht wollte. Es gibt ja immer noch diese Leute, die denken, Frauenfußball geht gar nicht, das ist nur etwas für Männer. Und genau so einer war mein Vater auch. Irgendwann hat er dann allerdings rausbekommen, dass ich spiele und kam dann zu einem meiner Spiele. Er war total begeistert und ist heute noch mein größter Fan, aber auch Kritiker. Sie haben das Kicken noch ganz klassisch draußen gelernt. Ich sage immer ganz gern, dass ich eine typische Straßenfußballerin bin. Bei uns war das so, dass man auf dem Nachhauseweg von der Schule schnell was gegessen hat, weil dann gleich die Jungs vor der Tür standen und mich zum Spielen abgeholt haben. Und da war ich eigentlich fast immer bis abends draußen. Ich habe den ganzen Tag gekickt. Ich habe eigentlich nichts anderes gemacht. Waren Sie das einzige Mädchen? Ja, wobei es anfangs schwierig war. Die Jungs haben mich immer ausgelacht und gesagt, wir nehmen keine Mädels. Bis ich dann doch mal mitmachen durfte und so gut war, dass die Jungs am nächsten Tag gestritten haben, bei wem ich in der Mannschaft spiele. Naja, aber den Jungs wird es doch sicher auch nicht gefallen haben, dass sie von einem Mädchen besiegt wurden. Bei unseren Jungs war das kein Problem. Aber wenn wir mal gegen andere gespielt haben, waren die schon sauer, wenn sie gegen uns verloren haben. Da gab's dann schon auch mal ein paar Sprüche und Ärger. Aber meine Brüder und Freunde haben immer gut auf mich aufgepasst. Mit Ihrer Geschichte dienen Sie vielen Menschen als Vorbild. Es gibt sehr viele Leute, von denen ich Fanmails bekomme und die mir beim Spielen zujubeln. Da sind auch viele Jungs und Männer dabei. Die Ihnen dann auch Heiratsanträge machen? ja, das gibt's tatsächlich manchmal. Aber da bleibe ich dann lieber zurückhaltend. Heiraten, Kinder kriegen, eine Familie gründen ist natürlich ein Traum von mir. Momentan ist das allerdings schwierig mit meinem Beruf, aber irgendwann möchte ich das schon hinkriegen. Profifußballer haben es diesbezüglich deutlich einfacher als Profifußballerinnen. Klar, die Männer heiraten meist ja auch viel früher als wir. Warum eigentlich? Ich denke, sie wollen nicht einsam sein. Bei den Männern, da bestimmt das Geld noch mehr als bei uns, wo man im nächsten Jahr spielt. Da ist es natürlich gut, wenn man eine Frau an seiner Seite hat, die einen unterstützt. Als Profispielerin musst du so einen Mann erstmal finden, der das alles mitmacht und zudem akzeptiert, dass man erstmal keine Kinder kriegen wird. Das muss dann schon ganz große Liebe sein und das ist leider doch eher selten. Wenn über die Frauennationalmannschaft berichtet wird, stehen Sie oft besonders im Fokus. Das wird schon ziemlich übertrieben. Ich bin da, um Fußball zu spielen und der Mannschaft zu helfen. Natürlich trage ich gerne schicke Klamotten und will toll aussehen, auch beim Fußball. Aber das ist bestimmt nicht das Wichtigste für mich.